Hallo, hier ist Ina Hoog-Jahnke von AutoPlus. Sie haben uns geschrieben, dass Sie in letzter Zeit Probleme mit unseren Fahrzeugen haben. Könnten Sie diese bitte noch einmal in unserem Schadensformular dokumentieren? Das Formular ist auf unserer Webseite. Natürlich ist es möglich, dass wir die drei Transporter schnellstmöglich austauschen. Ich sehe auch, dass Ihr Leasingvertrag in 4 Monaten ausläuft. Wir bieten Ihnen bei Vertragsverlängerung 10% Rabatt an, als Entschädigung für Ihre Unannehmlichkeiten. Rufen Sie mich jederzeit an. Mein Name noch einmal: Hoek-Jahnke. Meine Nummer ist 0561 314 70 und die Durchwahl ist 06. Ach so, Ihr Firmenlogo auf den Fahrzeugen stellen wir natürlich nicht erneut in Rechnung.